erstmal schönen Dank, dass wir den Film zeigen konnten. Ich will hier keine Komplimente machen, du weißt selber, was du machst, und es ist ein großes Dokument. Ist auch gespenstisch, weil ich habe, um etwas Provokatorisches zu sagen am Anfang, ich habe den Eindruck, dass der Film zeigt, dass da in Rumänien im Zeitraffer, in einem etwas stotternden Zeitraffer, etwas abgelaufen ist, was wir hier die nächsten 30 Jahre in Zeitlupe erleben werden oder schon erlebt haben, weiter erleben werden. Sicher in anderen Formen, Varianten, aber es ist sehr interessant. Mehr will ich gar nicht sagen zunächst. Ich habe viele Fragen an den Film, die auch mit dem Medium zu tun haben. Ein ganz gespenstischer Eindruck für mich war, dass die erste Sequenz, diese Frau im Krankenhaus, ich hatte den Eindruck, plötzlich bei mir von einem Widerstand dagegen, gegen das, was sie sagt, weil das Fernsehen, vielleicht auch das Kino, grundsätzlich auf der Seite der Täter ist und nicht auf der Seite der Opfer. Ja, das war nur mal als eine Frage. Das war so ein erster Schock, den ich hatte von dem Film. Von vielen anderen nicht. Es war ein besonderes Fernsehen. Es war mehr ein symbolisches Fernsehen. In Temeswar hatte so eine Jugend- und Studentengruppe eine Kamera und hatte plötzlich Zugang zum Sendemöglichkeiten. Und trotzdem hat sie es ja angesprochen wie das offiziöse Fernsehen. Also bei ihr ging das so durcheinander. Das waren einerseits die Presse, an die man sich wendet, die auf deiner Seite stehen müsste. Andererseits sprach sie so offiziös und erinnerte sich ja auch offensichtlich an rhetorische Muster, die aus ganz anderen Zusammenhängen kamen. Also es war ja so ein Singsang, der da passierte. Aber das ist nur dazu. Erstmal hatten wir eigentlich, als wir nach 1991 nach Bukarest fuhren, um uns nach Bildern umzusehen, hatten wir noch gar nicht geplant gehabt, so narrativ zu sein, also so sehr die Sachen nachzuerzählen. Wir hatten eigentlich gedacht, einzelne Bilder mit verschiedenen Leuten kontrovers zu besprechen. Und als wir dann sahen, dass in den Archiven dort jedes Objekt ein Objet trouvé war, also alles sich so zusammenfügte, als ob es das Natürlichste der Welt wäre, das erzählerisch wiederzugeben, dachten wir, wir müssten uns probeweise verführen lassen, das wie ein historisches Drama wiederzugeben. Und die Überlegungen dazu sind, dass die rumänische Revolution, die ja dann in diesem Jahr 89 als letzte kam, dass die es stellvertretend für andere erstmal dramatisierte und dass sie, der große Widerspruch ist, dass die Ereignisse dort in dieser klassischen, fast theatralischen Form, also auf 5 Tage reduziert und auch wirklich mit einem blutigen Ende abgelaufen sind, sehr nach dem Modell von 1789, aber eigentlich schon, um Politik abzuschaffen. Ja? Also der Unterschied zwischen 89 ist, dass man das noch einmal aufführt, aber um wirklich dann nie wieder was davon zu hören. Also eigentlich das, was im 19. Jahrhundert dann vielleicht 48 war. Zum Beispiel der Schluss. Ich würde mir sehr wünschen, dass du jetzt in Rumänien einen Film drehst über das, was da jetzt passiert war. Ja. Das ist vielleicht Quatsch. Nur bei der Schlusssequenz, also nach der Chronik, drängt sich natürlich sofort die Frage auf, und er spricht davon, dass sie dazu erzogen worden sind, den zu hassen, der 300 Lee mehr verdient. Da drängt sich sofort die Frage auf, jetzt lieben sie natürlich den, der 400 mehr verdient hat. Also, das weißt du alles. Und interessant ist aber, wie deutlich wird in dem Film, dass da eine, ja, was heißt gut, eine Revolution ins Leere geht, eine Bewegung ohne Ziel. Das einzige Ziel ist die Abschaffung. Das ist mehr reaktiv, überhaupt nicht konstruktiv. Es passiert nichts. Und ich erinnere mich, ich war das erste Mal in Bukarest, leider lange danach, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, Und das, da war was ganz Gespenstisches. Ich war da mit irgendeiner Gruppe von Leuten, es ging um Kontakte zwischen Intellektuellen, um jungen Künstlern zu helfen, so das, was jetzt üblich ist. Da waren Franzosen dabei, Holländer und so weiter. Und uns wurde auch gezeigt, die, wahrscheinlich kennst du die älteste Kirche in Bukarest, sicher sehr berühmt, und wir standen da in der Kirche und bewunderten die, und dann waren da nur alte Frauen, die Kerzen anzündeten für die Verstorbenen. Dann kam eine alte Frau zu unserer Gruppe, weil sie Französisch gehört hatte, und fragte, wir waren da mit einer Dolmetscherin, sie hätte eine Frage und sie möchte gern wissen, wo der Tempel der Jeanne d'Arc steht in Frankreich. Und die Franzosen waren etwas verwundert, sie wussten nichts von dem Tempel der Jeanne d'Arc, aber fragten dann, warum sie das wissen will. Sie sagte, ja, sie möchte da gern eine Wallfahrt machen dahin und eine Kerze stiften. Warum? Ja, weil die Jeanne d'Arc hat die Monarchie gerettet. Und das, was Rumänien braucht, ist die Monarchie. Das glaube ich auch. Das wäre wirklich eine Frage. Er hat so stark an all diese Länder. Und die haben überhaupt keinen Rahmen für das, was jetzt durcheinander stürzt und zusammenbricht und kaputt geht, vielleicht neu entsteht. Es fehlt ein Rahmen. Und die sogenannte Marktwirtschaft ist natürlich kein Rahmen, das ist nur ein Jagdgrund. Wenn sie funktionieren würde, könnte man auch darüber reden. Ja. Prima, glaube ich, weil, wenn man da einen Monarchen hat, immer es ist, ob du oder Günter Grass oder, ist egal, jetzt ist ja jetzt mit Dillerwitz. Ich meine, es ist wirklich ganz ernst. Ein Monarch, der 5 Jahre lang alle Übel auf sich nimmt, weil der Monarch muss ja nicht funktionieren. Das ist wesentlich. Ne? Der ist eine Projektion. Der ist wie eine Folie. Nach 5 Jahren können Sie den totschlagen, dann können Sie anfangen, was Neues zu machen. Oh, war Ceausescu nicht genau dieser Monarch in seinen letzten späten Jahren? Mit dem Zepter in der Hand auf den Bildern? Nein, er war kein Monarch. Das ist eben der Irrtum. Ein Monarch ist eine leere Hülse. Das war Ceausescu nicht. Das war nicht leer. Das war ich davon aber zusammen. Im Vergleich zu allen anderen Staaten jenseits dieser bekannten alten Wallanlage war es doch einigermaßen monarchisch organisiert. Und dass die Revolution sich in ihren Ritualen wie im Königsmord vollzogen hat, also wie 1789, bestätigt sozusagen von hinten, aber die ganze Symbolik, mit der er aufgetreten ist, also das Zepter auf den Bildern oder sowas, was man gehört hat, die Delegation an die direkte zweite Generation, also sozusagen den Duc de Berry und den Duc de Bourbonnais, also die beiden Kinder, Nico und so weiter, das war im Vergleich zu all dem, was in Polen und so war, und die Berufung auf die Tradition des alten Rumänien. Der Unterschied ist, dass ein Monarch, ein König, spricht nicht mit Sportlern, spricht nicht mit Schriftstellern, bestimmt nicht, wie der Sport stattzufinden hat, wie die Schriftsteller zu schreiben haben, wie die Maler zu malen haben. Oder in Preußen. Der delegiert das. Er lässt das machen. Und er ist ein Hintergrund. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein Irrtum, dass mit einer Monarchie gleich sind. Die brauchen eine Monarchie. Aber es ist ein Rahmen. Und eine Folie. Ja, Sie können gern was dagegen sagen. Wir wollen doch nicht allein reden. So viel fällt uns gar nicht ein dazu. Zum Beispiel, der wäre toll als Monarch. Ja. Ich glaube, der ist auch wieder ein. Ich glaube, der würde wieder zu genau wissen, was sein muss. Das darf ein Monarch nicht. Ein Monarch muss Dinge laufen lassen. Ja, aber kann man es ja nicht mal umdrehen. Also aber dazu brauchen wir die Marktwirtschaft erstmal. Also, von selbst aus. Mit der Analyse kann man noch ganz komplett was mitnehmen. Nur mit Monarchie. Ja. Das meine ich ja damit. Ja. Also es muss den Selbstlauf geben, wie es in der DDR hieß, ja. Und gleichzeitig muss es einen Monarch geben, der prätendiert, dass er alles... Entschuldigung, das ist die Haustechnik. Entschuldigung, das ist die Haustechnik. Ich kann doch nicht so... Ich bin doch ein Monarch. Das wäre völlig unherrschaftlich, wenn ich mich so vorbeugen würde. Danke. Gut, ich bin aber jetzt schon fertig. Ich denke, dass der König als Wahn, als Projektion, Wagner als Wahn genannt, Richard, aber das ist dasselbe, was du jetzt sagst, denke ich, läuft doch auch über eine mediale Präsentation. Es kommt ja nicht auf seinen Gutwill oder seine Dummheit an, die wahrscheinlich von Hannibal am meisten gelobt werden würde, sondern wie dieses Königtum inszeniert wird durch seine Bilder und so weiter. Und die Frage ist, was sozusagen medientechnisch außer der Marktwirtschaft und der Monarchie nach deiner Ansicht jetzt in den Nachrumänen gehört. Da gilt allein nichts als Verschuldeter. Verschuldeter. Es geht nur mit einem Monat. Das war doch auch eine. Wir kommen jetzt langsam ins Kabarett. Sehr egal. Du bist aber schuld für den Film. Gut. Das ist so toll, dass der Abgrund ist so ungeheuer, den der Film zeigt. Ich meine einfach, dieses Vakuum, dieses Nichts, in das halt diese Energie geht. Ich habe ein paar Mal gehört, wie Leute lachen an Stellen, die ich furchtbar tragisch fand und entsetzlich. Sie sind trotzdem furchtbar komisch, wegen dieser Bewegung ins Nichts. Und die DDR-Wende, da gab es eine Hoffnung auf eine monarchische Figur Kohl. Ich meine es jetzt gar nicht ironisch. Ja. Kohl ist einfach als Figur, als Gestalt eine Erinnerung oder kann sein eine Hoffnung, eine Ahnung von Monarchie. Es hat nicht gehalten, weil es geht mit dieser Struktur nicht. Die waren doch so uncharismatisch. Ich glaube, die waren so ausgeschlafen, die DDR-Bürger. Die haben genau geguckt. Die haben gar nicht genau geguckt. Welche Abrechnung dann? Die haben den zunächst mal für einen Monarchen gehalten. Ja. Weil das so weiträumig ist auch. Ich meine es nicht komisch. Ja. Es geht nicht, das reicht nicht. Aber es trotzdem schaffen wir mit diesem Bart von Schaukin. Keine Chance. So antimonarchisch. Ja, aber als was hast du den Ceausescu und Helena in den letzten Bildern gesehen? Als ein Genossen von Brezhnev oder irgendjemand oder von anderen? Nicht eher als den gerade hinzurichtenden Monarchen Rumänen. Die Gestik war doch ganz klar. Die hat dann noch so reagiert. Zum Beispiel, wenn du siehst, in Bukarest, diese neuen Stadtviertel, die er hat bauen lassen. Das erinnert wirklich an den Ludwig, also den König von Wagner. Ja. Das ist ein wahnsinniger Künstler. Das Gefährlichste in der Politik sind wahnsinnige Künstler. Das ist ein Wahnsinn, ne, dieser Entwurf. Du kennst das. Ne? So eine Mischung aus Hollywood und Babylon. Ne? Das ist gespenstisch, aber auch imposant. Es war ein Wahnsinniger letztlich. Und Monarchen können wahnsinnig sein, weil sie im Grunde außerhalb der Politik sind. Aber wenn Politik und Wahnsinn oder Politik und Kunst zusammenfällt, dann entsteht Horror. Das Horrorfilm. Und deswegen war es da am deutlichsten. Stalin war auch Künstler, aber nicht so ausgeprägt wie die Faschisten. Und Hitler war ein Künstler. Das war schon eine deutliche Frage. Und Sie alle haben sich Ihr Medium sicher aufgebaut. Ich kann kurz aus der Monarchendiskussion sprechen. Ich wollte jetzt eine Frage stellen und die hat mich eigentlich seit dem einen Satz im Film doch zu sehen gefangen, der mich ganz gewaltig gestört hat. Das ist dieser Objektivitätsanspruch des Filmes. Ich glaube, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, von einem Dokumentarfilm als das Abbilden der Geschichte zu sprechen. Geschichte, abgesehen davon, weil die meisten Leute gesagt haben, dass die Geschichte ist. Es gibt wahrscheinlich einzelne geschichtliche Sequenzen, einzelne Momente, die man dann als Filmer, wenn man Glück hat, in diesem Moment ist man dort, wo man erfasst sie. Aber da scheint es mir dann doch der Fall gewesen zu sein, dass man eben zumeist das Glück hatte. Und dann noch mit diesem Anspruch herzukommen und zu sagen, Leute, so wird das jetzt verstanden, so müssen wir korrigieren. Leute, das so ist, wie es, so das ist das, was wie es geschehen ist. Ein bisschen gestört, weil ich jetzt nun nicht weiß, ich kenne mich da zu wenig aus auf die Situation in Rumänien, aber ich kann mir da vorstellen, also ein bisschen Fantasie genügt, um sich ganz eine andere Möglichkeit, die dahinter steht, vorzustellen. Ganz eine andere Möglichkeit, eine Handlungsmöglichkeit, die wir gar nicht erfassen, vor allem nicht bei so Fetzen, vor allem nicht bei so kleinen oder bei so Leuten, die reingedrückt, da wird es gegen um uns, sondern die Idee nur, dass ja, also erstmal glaube ich, sagt unser Film im Detail oder wie er geführt wird, keineswegs, dass wir über alle Kenntnisse verfügen. Ja? Sagt er explizit mit den Kommentaren und er sagt es auch erzählerisch, wenn man diese Szene mit den Generälen beobachtet, wird einem ja ganz klar, dass bestimmte Dinge dort ablaufen, die nicht vor den Kameras passieren. Ja? Und das hinter dem Hinterzimmer noch ein nächstes gibt und so weiter. Und das andere ist, dass wir, Sie referieren doch da wahrscheinlich auf diesen einen Satz in dem Kommentar, da sprechen wir davon, dass bisher die Vorstellung war, mit Film könne man Geschichte, das haben wir jetzt nicht definiert, dieses Wort, wir haben es nur auf diese Vorstellung referiert, erzählen und offensichtlich sei der Umkehrschluss auch möglich, dass wenn man eine solche Geschichte erzählen könne, gäbe es vielleicht doch noch Geschichte oder Politik, ja. Und das ist etwas, was ich glaube, das Erstaunlichste eben ist, warum laufen Ereignisse so ab, dass man sie in so eine erzählerische Form bringen kann, also wie du gesagt hast, mit etwas Stottern, ja. Also am Anfang sehr rund und dann mit so Auslassungen, wie man das auch in bestimmten gegenwärtigen Erzähltechniken machen könnte. Die Vorstellung, dass das Ganze, dass alles, was wichtig ist oder alles, was geschehen ist, sich in einer szenischen Veräußerlichung wiedergeben ließe, ist ja eigentlich ganz aberwitzig. Warum soll das geschehen? Also warum sollen Abstraktionen, Imaginationen völlig auf eine Person gar nicht, also der Person selbst gar nicht bewusste Überlegungen nicht auch als Impulse vorkommen? Und warum soll es möglich sein, wie in einem kleinen Fernsehspiel oder in einem Film, dass A eine Position vertritt und B eine entgegengesetzte und dass die so schön gegeneinander handeln oder auch in Übereinstimmung? Also warum verkitscht sich die Geschichte selber eigentlich, um glaubwürdig zu werden? Das haben wir eigentlich mehr als Frage gestellt. Ich hatte eher den Eindruck einer Hilflosigkeit von dem Film. Seine Hilflosigkeit gegenüber dem vielleicht inneren Zwang, da eine Ordnung reinzukriegen, diese Ereignisse. Das habt ihr nicht geschafft, das finde ich gut, weil die sind nicht zu ordnen. Und trotzdem interessiert mich die Frage, ich möchte eigentlich genau wissen, worauf Ihre Frage oder ich Zweifel beruht. Weil ich hatte eher den Eindruck, dass der Film ratlos ist gegenüber den Ereignissen oder den Splittern von Ereignissen. Also der beruht auf dem Satz, dass Film dazu da ist, Geschichte abzubilden. Ja, das ist sicher ein Irrtum. Das kann der Film gar nicht. Weil der Film weiß gar nicht, was Geschichte ist. Geschichte weiß nicht, was Film ist. Das ist nicht das Problem. Wo macht dieser Satz? Ach, im Kommentar sagen wir, früher war es doch so, man zeigte Napoleon zu Pferde und Lenin in der Eisenbahn. Und heute läuft dieser Indizienbeweis andersrum. Ja. Ja. Wenn man von einem Ereignis, wenn ein Ereignis eine gewisse Prägnanz hat. Das ist ein Satz, ja. Der ein Programm war vielleicht von Harun, den der Film aber nicht bedient, würde ich sagen. Wenn man es ganz anders... Das ist eine Behauptung von ihm, die der Film überhaupt nicht bedient. Und das finde ich sympathisch an dem Film. Der Film hat auch nichts zu tun mit dieser Also der Film scheint mir vollkommen klar zu sein und hat keinerlei Splitter von Ereignissen, weil er nicht von dieser Geschichte handelt, sondern weil er von den Kameras machen, die auf diese Geschichte sind. Das ist ein Film nicht über die Revolution, sondern ein Film über die Kameras, die die Revolution gefilmt haben. Und dann läuft er doch einfach wie ein Heldenepos. Aber am Anfang steht die eine Kamera des Regimes, dann die vielen Kameras, man weiß nicht genau, woher sie kommen, aus diesen Ecken und Enden, wo genau gezeigt wird, wie eine Kamera sozusagen auf einer Kamerabühne hinüberlaufen. Und am Ende steht die Szene, die genannt ist, die letzte Kamera, und stellt den Stand von Rumänien jetzt da sozusagen, wo das Fernsehen wieder schließt. Das ist die Geschichte des Films und die ist das Dementi des Satzes, dass Geschichte im Kino oder im Fernsehen abgebildet wird, sondern das Fernsehen heute in Geschichte hineinschießt. Falsch ist es alles, was wir sagen. Okay, das ist wieder dein Ding. Du siehst nur die Kamerabewegung. Du siehst auf der Kamera. Ja, das so heißt doch der Film. Ist ja okay. Ist ja noch. Trotzdem sieht der Zuschauer mehr. Der sieht die Hilflosigkeit der Kamera vor dem Ereignis. Und dadurch kriegt man einen Blick auf die Ereignisse. Ich sehe nicht die Hilflosigkeit der Kamera. Also ich sehe, es sind zwei Sachen. Einmal die Sache, wie Film manipuliert. Ich meine, warum wenden sich denn die Revolutionäre sofort, aber auch sofort an erste Stelle an die Presse, an die Verteidigung, an die Fernsehen? Und er macht zweitens für mich jetzt ganz deutlich, wie in dieser Anarchie letzten Endes jeder versucht, seinen eigenen Kopf noch zu retten. Das sind für mich die beiden Punkte, die bei dem Film rüberkommen. Also jedenfalls fühle ich mich da in diesen beiden Punkten angesprochen.